Kundgabe 1945. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.06.1941. Schutz dem Geistesgut. Irdische Verfügungen. Dessen sollt ihr Menschen euch bewusst werden, dass ihr vor einer wichtigen Entscheidung steht. Und so nützet diese Zeit, dass ihr in euch selbst zur Klarheit kommt. Denn nicht lange mehr, dann wird euch jegliche Freiheit genommen, so wie es sich um äußerliche Dinge handelt, deren Vernichtung vorgesehen ist. Doch was ihr im Herzen berget, kann euch nimmermehr genommen werden. Euer Geistesgut ist unantastbar, und selbst der schärfste Eingriff braucht euch nicht bangen zu lassen. Denn es geht nur um Äußerlichkeiten. So wie ihr im Herzen zu mir stehet, werdet ihr in Hülle und Fülle haben, wessen eure Seele bedarf. Ihr werdet geistiges Gut von mir selbst entgegennehmen dürfen, so ihr hungert und dürstet nach der Speise des Himmels. Denn ich lehre unentwegt, die sich nach meinem Wort sehnen. Und ist es auch äußerlich euch entzogen worden, den Geist der Wahrheit kann euch niemand nehmen. Denn dieser geht von mir aus und wieder zu mir zurück. Und er ist menschlichem Willen und menschlichem Einfluss unerreichbar. Und in der Folge wird sich mir alles entgegenstellen, was außer mir ist, und wird bedrängen, die meinen Geist in sich tragen und zerstören wollen, was ich aufbaue. Doch ihr Tun und Treiben ist verwerflich und soll doch die Menschen nicht schrecken, die mit mir verbunden sind. Ich schütze sie und lasse nichts untergehen, was bestehen bleiben soll. Und darum vertrauet mir und glaubet, dass ich wahrlich nichts der Vernichtung preisgebe, was mein Wille zur Erde gelangen ließ. Und ob es auch scheinet, als sei der Gegner mächtiger, ich setze ihm die Grenzen, so sein Wirken wider mich gerichtet ist. Die meinen aber sollen zusammenhalten. Sie sollen nicht fürchten eine Macht, die mir untersteht. Sie sollen in mir ihren Herrn erkennen und mir zu Diensten sein und bleiben. Denn ich benötige sie als meine Streiter, so der Kampf gegen mich offensichtlich geführt wird. Denn wo wider mich gearbeitet wird, setze ich auch die Kräfte ein, die mir ergeben sind, um wieder die zu Felde zu ziehen, die sich auflehnen wider mich. Wer aber meiner Kraft vertraut, der bleibt unbesiegbar, und er wird keine irdischen Verfügungen zu fürchten brauchen, solange er nicht wankend wird im Glauben. Amen.